Sitz vor dir, du sagst mir, wieder mal zu spät. Ich kenn's nicht anders von mir. Deswegen warte ich hier. Deine Worte klingen irgendwie so traurig. Denke ich mir und denke nach. Womit noch keiner verdient hat, was ihm eigentlich gebührt. Ich denk mir, du bist nur frustriert. La la la la la la la. Kaufen uns ein Bier und du sagst, eigentlich sind wir auch nur der Schaum oben drauf. Auch nur der Schaum oben drauf. Nein, sie sind das Gold dort drunter. Manche nennen es so reden. Ist eine Frage der Betrachtung. Lassen wir es sehen. Zwei Minuten 50 einfach kürzer. Hast du zu mir da gesagt? Die Zeit ist eigentlich zu schnell jetzt. So wenig in dieser Zeit gesagt. Wir können sehen, wie der Balken wandert. Dann auch noch toll. Dabei streicht er gerade Leute.